Richard, mein Name ist leichte Beute. Am liebsten würde ich klagen gegen solche Leute. Find ich richtig schäbig, MC Stifter, dafür lebe ich und zwar ewig. Mein Name ist komplett, dafür gebe ich alles, was ich kann. Ist nicht viel, aber dann erreicht das Ziel. Ich bin MC Stifter, wasch dein Kopf mit Brill, Digga. Ich bin MC Stifter und nicht du. Niemand darf dich MC Stifter nennen aus deiner Crew, denn ich bin MC Stifter und nicht du. Der Name ist mein Shit. Was ich sehe, ein MySpace-Account, auf den ich auch gleich gehe. Mit Erschrecken lese ich, was ich nicht verstehe. Jemand mit dem Namen MC Stifter, so wie ich. Warum ist es dem MC eigentlich nicht peinlich? Meine Musik ist anders, nicht so wie seine. Ich will einfach rappen und er dicke Scheine. Ist ja normal und auch gar nicht schlimm. Nur ich bin MC Stifter, also hör mal bitte hin, weil ich seit 5 Jahren MC Stifter war und bin. Ich kämpfe MC Stifter, denkt ruhig, dass ich bin. In euren Augen ist es vielleicht nur ein Name, eine Buchstabenreihenfolge, auf die ich voll abfahre. Es kann nur einen geben, dafür hab ich den Weg. Das bedeutet, jemand muss den zweiten Umweg. Ich bin MC Stifter und nicht du. Niemand darf mich MC Stifter nennen aus deiner Crew, denn ich bin MC Stifter und nicht du. Der Name ist mein Shit. Image ein, das lasse ich mir auf jeden nicht entgehen. Du bist sehen.